32. Kapitel. Von diesem Augenblick an bin ich als vermutlicher Erbe der schändischen Familie zu betrachten und von diesem Zeitpunkt hebt die Geschichte meines Lebens und meiner Meinung eigentlich erst recht an. Mit aller meiner Eil und Hast hatte ich nur den Grund eben aufgeräumt, um das Gebäude aufzuführen. Und ein Gebäude, sehe ich in Gedanken, wird es werden, wie es noch nie seit Adams Zeiten auf dem Reißbrett entworfen und noch weniger aufgeführt worden ist. In weniger als 5 Minuten muss meine Feder schon ins Feuer geworfen sein und das Tröpfchen dicker Tinte, das mir noch auf dem Boden meines Tintenfasses übrig geblieben ist, dazu. Ich habe bis dahin nur noch 10 Dinge zu tun. Ich habe ein Ding zu nennen, ein Ding zu bedauern, ein Ding zu hoffen, ein Ding zu versprechen und ein Ding zu drohen. Ich habe ein Ding vorauszusetzen, ein Ding anzuzeigen, ein Ding zu vertuschen, ein Ding zu erwählen und für ein Ding zu bitten. Deswegen, denn nenne ich dieses Kapitel das Kapitel von den Dingen. Und mein nächstfolgendes Kapitel, das ist das erste Kapitel in meinem künftigen Teile, wenn ich lebe, soll mein Kapitel von den Zwickelbärten sein, um doch einigen Zusammenhang in meinem Werke beizubehalten. Das Ding, das ich bedauere, ist, dass die Dinge in so dichten Scharen auf mich eingedrungen sind, dass ich nicht bis zu der Stelle in mein Werk habe gelangen können, nach welcher ich den ganzen Weg lang mit solcher Begierde getrachtet habe. Und das ist die Feldzüge, besonders aber die Liebesgeschichte meines Onkels Tobi, deren Begebenheit von so sonderbarer Natur sind und von solchem zervantischem Zuschnitt, dass, wenn's mir nur glücken will, eben dieselben Eindrücke damit auf anderer ehrlicher Leute Gehirn zu machen, welche sie in den meinigen erregen. Ich stehe dafür, das Buch soll sich in der Welt schon durchhelfen, weit besser, als sein Verfasser vor ihm konnte. Oh, Tristram, Tristram, wenn's nur erst einmal so weit wäre, dann soll das Ansehen, das dich als Schriftsteller begleiten wird, den manchen Übeln das Gegengewicht halten, die dich als Mann befallen haben. Das eine wird dir noch recht sanft tun, wenn du das andere schon längst vergessen haben wirst. Kein Wunder, wenn mich so sehr nach diesen Liebeshändeln juckt. Sie sind das Pfaffenhäppchen in meiner ganzen Geschichte und komme ich nur erst einmal dazu. Glaubt mir, meine lieben Leute, ich werde über den Ausdruck gar nicht lange küren und kiesen und das ist das Ding, das ich anzuzeigen habe. Ich werde in 5 Minuten nicht mit allem fertig, fürchte ich, und das Ding, das ich hoffe, ist, dass euer Wohlgeboren und Reverenzen kein Ärgernis genommen haben. Hätten sie, so verlassen sie sich darauf, ich werde Ihnen, meine höchst zu verehrenden Herren, künftiges Jahr etwas zubereiten, worüber Sie sich ärgern sollen, wie es meine teure Jenny macht. Wer aber meine Jenny ist und welches das rechte und welches das verkehrte Ende an einem Frauenzimmer ist, das ist ein Ding, das ich zu vertuschen habe. Es soll aber in dem vorletzten Kapitel vor dem Kapitel von Knopflöchern erzählt werden und um kein einziges Kapitel früher. Und nunmehr, da sie eben ans Ende dieser 4 Teile gelangt sind, ist das Ding, das ich zu fragen habe, wie's mit ihren Köpfen steht. Der meinige tut mir herzlich weh. Ihre Gesundheit überhaupt, weiß ich, steht sich viel besser dabei. Das wahre Schändisieren, denken Sie übrigens davon, was Sie wollen, öffnet Herz und Lunge und zwingt gleich anderen Bewegungen seiner Art, das Blut und andere Lebenssäfte des Körpers frischer und munterer durch seine Kanäle fließen und lässt das Rad des Lebens williger und länger rundlaufen. Wer es mir mit dem Sancho Panza erlaubt, ein Königreich zu wählen, eine Seemacht sollte es nicht sein, auch kein Land voll schwarzer Sklaven, um einen Taler Geld daraus zu lösen. Nein, es sollte ein Reich von herzlich lachenden Untertanen sein. Und da, wie ich sehe, die Gallien und schwarzfinsteren Leidenschaften einen bösen Einfluss sowohl auf den politischen als natürlichen Körper haben und nichts als eine geübte Tugendfertigkeit diese Leidenschaft ordentlich beherrschen und der Vernunft untertan machen kann, so setze ich meiner Bitte noch hinzu, dass Gott meinen Reichskindern die Gnade verleihen möchte, dass sie ebenso vernünftig als spaßhaft wären, als dann wäre ich der glückseligste Monarch und Sie die glückseligsten Untertanen unter der Sonne. Mit dieser Moral nehme ich für diesmal mit eurer hochwohlgeborenen und hochwürden geneigtesten Erlaubnis meinen Abgang. Bis nächstens, als dann ich oder dieser vertragte Husten müsste mich unterdessen zum Kirchhof gebracht haben, von neuem ein wenig an Dero Bärten zupfen und der Welt ein Geschichtchen erzählen werde, wovon ihnen wohl wenig träumt.